Moin Moin, Packers Fans Germany und Gangrene Germany. Heute in einem Crossover. Wir sprechen über die nächste Woche. Markus und Max von den Packers sind da. Moin Moin. Servus, Beziehungsweise grüßt euch, Servus, je servus. nachdem wohl, von wo es auch immer. Von uns sind's Per und ich, Basti. Und ja, wir wollen jetzt einfach mal eigentlich ein Preview draus machen, sprich über das folgende Spiel reden. Allerdings stehen wir hier mit den Records 5-8-1, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das ist euer Rekord, unser ist 4-9. Das ist schlicht und ergreifend erbärmlich und bei uns war damit zu rechnen, bei den Packers eher nicht, warum auch der Head Coach gehen musste. Wir wollen jetzt gar nicht das Spiel nächste Woche großartig aufsplitten, weil für uns geht es, um beide Teams geht es um nichts mehr, nur noch um die Draft-Position und niemand unterhält sich gerne über das Verlieren und wie man jetzt vielleicht die höhere Draft-Position bekommt, sondern wir wollen so ein bisschen die Saison rekapitulieren. Wir haben eine ähnliche Situation. Beide Teams brauchen einen Headcoach nächstes Jahr, dass wir einfach mal so ein bisschen erzählen, Mensch, wie war die Saison aus unserer Sicht jeweils, viel als Jets-Fans, für euch als Packers-Fans. Und was erwartet ihr für die Zukunft? Da würde ich nämlich gleich mal starten. Der Saisonverlauf. Ja, man hat euch als Super Bowl-Kandidaten gesehen. Warum 5-8-1 und kein Head Coach mehr 2 Wochen vor Ende? Markus, fang mal Ich soll anfangen. an. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die stelle ich mir jede Woche, diese Frage, nachdem wir verloren haben und verloren haben und verloren haben. Ich weiß nicht, ich glaube einfach, wir hätten das Potenzial, aber es ist irgendwo einfach der Hund begraben. Es ist einfach irgendwo Sand im Getriebe drin und es will einfach nicht so richtig. Roger spielt nach wie vor eigentlich gut, aber nicht halt erwartet exzellent, wie man es von ihm erwartet halt. Dass quasi immer alles ankommt und dass immer alles passt bei ihm. Also er wirkt ein bisschen unrund die Saison und genauso auch die ganzen neuen Receiver, die ganzen jungen Receiver, was wir neu haben, eben Newman St. Brown, der Deutsche eben, MSC, also Marcus Forrest Scandling, genauso auch Jake Kumoro, den wir geholt haben, genauso auch den Jamon Moore und die ganzen Rookies, die ganzen Neuzugänge eben, da funktioniert einfach die ganze Chemistry noch nicht zwischen denen. Also da braucht es, glaube ich, noch ein bisschen eben. Es war auch zum Beispiel Randall Cobb verletzt, Geronimo Allison, der letztes Jahr super gespielt hat, eben, der ist ja auch auf der IR. Also es ist halt einfach offensmäßig, hat es halt leider vorne und hinten nicht geklappt. Die O-Line war leider auch immer wieder verletzt oder es hat jemand einfach nicht gut performt. Ja, Jimmy Graham hat man halt 10 Mille geholt eben fürs Jahr, also für 3 Jahre jetzt mal, dieses Jahr kriegt er 10 Mille. Hat auch nicht wirklich das getan, was er hätte tun sollen, beziehungsweise die Leistung bringen sollen. Hat er aber auch selber gesagt, bei den Interviews, dass er quasi nicht das gespielt hat, was er gerne spielen hätte wollen, von der Leistung halt. Und ja, Running Backs haben eigentlich zwei gute, Aaron Jones und Jamal Williams, das ist ein gutes Duo bei uns. Also, ihr habt Aaron Jones, der hat sehr viel Potenzial. Ist er jetzt zum Beispiel auch auf der IR? Ich glaube, man will ihn jetzt einfach schonen, weil es hat eh keinen Sinn mehr und er hat eine leichte Verletzung und gesagt, okay, bevor das jetzt schlimmer wird, gibt man ihm auf die IR und fertig, Schluss. Also, bei uns ist es überhaupt ganz bitter, es sind so viele Leute auf der IR. Ich glaube, bei euch ist auch nicht anders, eure zwei Starting Running Backs sind ja auch auf der IR. Isaiah Crowell und Dylan. Powell, genau. Ja, also ihr habt es ja genauso bitter wie wir, wie ich eigentlich. Ja, also das ist das Ganze zur Offense eigentlich. Und zur Defense, Mike Bettine hat da schon mal durchblitzen lassen, dass das Defense-Scheme, also dass das ganze Schema eigentlich funktionieren kann. Wenn halt nicht auch alle Purzeln, also nicht alle Purzeln quasi, alle umpurzeln, so wie Mohammed Wilkerson, die wir von euch geholt haben, eben der hat eigentlich super gespielt eigentlich am Anfang und hat sich dann auch verletzt und Mike Daniels ist jetzt auch auf der IR, Kenny Clark war auch jetzt wieder ab und zu nicht fit eben, also D-Line war stark, hat aber dann nachgelassen, genauso eben unser Pass Rush ist immer wieder ein Thema gewesen die letzten Jahre und ja, das Backfield natürlich mit Jair Alexander, ein Mörder-Rookie, spielt eine Mörder-Saison gerade, ist es kein vielleicht noch nicht zu der Elite, kann man noch nicht sagen, weil er eben noch ein Rookie ist, aber er ist am besten Wege dahin, glaube ich. Und ja, sonst die Safeties, es sind sehr viele Rookies in der Offense und der Defense und ich glaube, das ist das Problem einfach, dass da zu wenige Veteranen waren oder zu wenig Spieler waren, einfach die Jungen quasi ein bisschen eine Vorbildfunktion sein können, beziehungsweise ein Mentor sein kann. Ja, es gibt schon einige, aber ich weiß nicht, ich glaube, es waren halt eben wirklich die ganzen Rookies eben, weil wir haben extrem viele Rookies eben. Und wenn man sich die letzten Drafts anschaut, ich könnte jetzt da Statistiken aufzählen, Leute, wie viele Leute wir noch von den letzten Drafts haben, die was jetzt noch aktiv im Roster sind eben, das sind nicht mehr viele eben. Das heißt, unser Motto ist ja eigentlich immer draften und aufbauen. Und wir haben halt sehr wenige, Free Agent Signings immer in den Off-Seasons. Was jetzt mit dem Brian Gutekunst, mit unserem neuen GM, ja besser geworden ist. Und ich schätze mal, das Potenzial hätten wir gehabt, aber wir haben es einfach verkackt wegen Rookies, wegen ja, Sand im Getriebe, weil, keine Ahnung, es wollte einfach nicht. Es war einfach für einen Bobsch. Ja, was mich daran, woran ich mich mal erinnere, ich glaube, das war vor 3 Jahren oder sowas, da habe ich mal irgendwo gehört, dass die Green Bay Packers tatsächlich nur mit einem Team gespielt haben, wo nur 3 nicht selber gedraftete Spieler irgendwie im Team waren. So, das fand ich halt unheimlich beeindruckend. Das war vor einiger Zeit mal, ja. Ja. Und jetzt ist es halt so, dass mittlerweile, also das Problem ist, wir haben viele Rookies, die schwere Aufgabe übernehmen müssen, das Team zu leiten quasi. Und das können sie natürlich nicht. Das funktioniert im Fußball nicht, das funktioniert bei keinem Sport. Wenn Jungs, die jetzt gerade 21, 22, vielleicht auch 23 sind, ein Team auf ihrem Rücken tragen müssen, das funktioniert nicht. Und das zweite Problem ist, wir haben einige Veterans, aber wir haben keine Veterans, die auch von der Leistung her an der Spitze quasi vom Team stehen. Also wir haben Mike Daniels und auf der anderen Seite Aaron Rodgers gehabt vor Beginn der Saison und sonst schon einige Veterans, aber das Ziel war halt, dass die Rookies so schnell wie möglich an denen im Depth-Chart vorbeiziehen und besser spielen als die. Und das kann man von ihnen nicht erwarten und es war klar, dass es nach hinten losgeht. Außerdem, defensiv hat sich schon einiges gebessert. Da fehlen aber, also was es auf jeden Fall fehlt, was in der ersten oder zweiten Runde auf jeden Fall gedraftet werden muss, ist Pass Rush. Weil, also es ist auf der einen Seite Nick Perry, der hat jetzt mit seinem letzten Vertrag, glaube ich, 60 Millionen mal schnell so abkassiert. Clay Matthews hat auch noch einen ordentlichen Vertrag und die spielen beide nicht besonders gut. Sie spielen okay, sie sind noch athletisch, aber sie sind jetzt nicht irgendwie so Khalil Mack-mäßig eine Wucht und eine Gefahr für die Gegner. Man muss sich auf die vorbereiten, müsst ihr ja wahrscheinlich auch machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man bei denen vor Angst zittert, wenn die auf einen zugerannt kommen. Und wenn dann die Rookies halt irgendwie ran müssen und auf der Position haben wir auch gar keine Spieler irgendwie, die das übernehmen sollen. Das sagt ja schon alles, wenn Kyler Fackrell, ich glaube, den Namen habt ihr vor der Saison noch nie gehört, noch nie. Nee. Jetzt plötzlich, was weiß ich, was 8-6 hat und das Team anführt, einfach weil er halt derjenige ist, der noch irgendwie durch Scheme von Mike Patton, den ihr eigentlich ja auch kennen solltet, von als Defensive Coordinator und der bei euch auch echt erfolgreich war, glaube ich, ich glaube, das wird im zweiten Jahr besser, aber das muss halt auch erst wachsen. Und wenn es da halt so an so viel fehlt und dann im Defensive Backfield noch so viele Spieler sich verletzen, Veteranen und so weiter, und dann auch noch verkauft werden, wie H.H. Clinton-Dix zum Beispiel, beziehungsweise getradet werden, dann wird es halt irgendwann personell sehr dünn. Und dann nimmt einen erfahrener Veteran-Quarterback auseinander. Da habe ich jetzt 2 Punkte, auf die gerne mal. Also erstmal den Trade von H.H. Clinton-Dix habe ich persönlich als neutraler Football-Fan oder als den Packers neutral gegenüberstehen überhaupt nicht verstanden. Warum man einen so frühen Draft-Pick jetzt einfach so wieder weggibt und dadurch ja mehr oder weniger einen Verlust in Kauf nimmt für den Draft-Pick, der für ihn gezahlt wurde und für den sie jetzt zurückbekommen haben. Warum? Folgendes. Könnt ihr das beantworten? Ja, also der Vertrag wäre nach der Saison eh ausgelaufen. Das heißt, da hätte man nur noch einen Compensatory-Pick gekriegt und mehr als einen Viertrunden-Pick wäre das auch nicht gewesen. Das war die 5-Year-Option, die wir von ihm genommen haben. Genau, also der war jetzt schon im fünften Vertragsjahr. Ja, die 5-Year-Option haben wir letztes Jahr gezogen. Genau, von seinem First-Round-Draft-Pick. Und also er wäre nach der Saison sowieso nicht zurückgekommen, weil einfach die Leistung nicht gestimmt hat. Und er einen Vertrag gewollt hätte, ganz sicher, den die Packers nicht bereit gewesen wären zu zahlen. Das heißt, es war klar, dass er nach der Saison weg ist. Und er hat auch einfach, also man hat es gesehen, letzte Saison hat er teilweise das Team aufgegeben, hat sich geweigert, gut Football zu spielen quasi. Und diese Saison, jetzt bei einigen Spielen auch wieder, hat man gesehen, dass er einfach keinen Bock hat, da hinten rumzustehen und sich wirklich voll reinzuhängen. Und in dem Fall so gibt es diese hässliche Bezeichnung Locker Room Cancer. Aber deswegen ist man losgeworden. Okay, ja gut, das sieht man natürlich als Außenstehender nicht. Ne? Für mich war es immer nur erstmal nur unverständlich, dass man so einen jungen Safety dann abgibt, nachdem man ihn damals früh hochgedraftet hat, aber es ist verständlich. Ja, aber das Pass Rush ist natürlich, müsst ihr natürlich auch irgendwann wieder so ein Duo wie AJ Hawk und Clay Matthews vor ein paar Jahren hinkriegen. Ne? Ja. Das war eine Maschine. Ja, das wäre ganz, ganz kurz noch zu dem Thema. Das ist ja genau das gleiche bei euch mit Mohamed Wilkinson gewesen. Der war ja bei euch genauso drauf. Der wollte nicht bei euch spielen, der hat ja auch quasi schon aufgegeben bei euch. War ja auch immer quasi immer ein bisschen miese Petrik eben im Lockerroom eben. Und wie er zu uns kommen war, war er voll motiviert auf einmal. Also ja, da war er wieder, hat er wieder Leistung gezeigt auch. Ich glaube, Per, du bist auch ein großer Mohamed Wilkinson-Hasser, ne? Also der hat hier eigentlich, der hat die ersten Jahre wirklich stark gespielt. Da hat er ausgesehen wie ein Difference-Maker auf seiner Position. Eigentlich in jedem Scheme unter jedem Coach damals, auch mit dem Wechsel auf Bolt. Er hat immer funktioniert, er hat seine 10 Sacks pro Saison gemacht, er war ständig zu sehen. Dann hat er seinen Vertrag bekommen im Juli, seinen dicken Vertrag, 2015 war es, glaube ich. Und von da an war es vorbei. Es kam nichts mehr. Es kam 2 Jahre lang absolute Leistungsverweigerung, irgendwelche Verletzungen, wo dann auch eigentlich die ganze Woche höchstens limited stand und dann hat er gar nicht gespielt. Wo der andere für auf den Platz gegangen wäre, wo er sich dann gesagt hat, ich nehme mich jetzt zurück, die Saison geht eh nirgendwo hin. Und dann nach 2 Jahren, er hatte seinen dicken Vertrag, das garantierte Geld war ausgelaufen, dann haben wir ihn entlassen, was auch für uns die richtige Entscheidung war, weil wir auch die Hunger hatten, die nachkamen und es hat einfach keinen guten Eindruck mit ihm gemacht, es kamen zu viele negative Stories. Aber jetzt, wo er eben sich wieder für neues Geld empfiehlt, bringt er wieder. Er wird auch nächste Saison im Einjahresvertrag wieder was leisten und wenn er seinen Vertrag hat, also zumindest ist das mein Eindruck von ihm. Und wahrscheinlich auch von den meisten Jets-Fans, die ihn in den ersten Jahren gesehen haben und ihn dann nicht wiedererkannt haben. Dann ist es ja bei euch mit der Leistung ähnlich wie bei uns mit Nick Perry, der kurz nachdem er seinen Vertrag gehabt hat, also er strengt sich an, das ist es nicht, aber er spielt halt einfach nicht mehr gut Football. Der hatte eine gute Saison und praktischerweise nach der Saison ist er Free Agent geworden und hat seinen dicken Vertrag bekommen. Wie sieht das bei euch aus für nächste Saison? Was muss da, also wo sind eure größten Schwächen? Bei uns ist es eindeutig Pass Rush. Und O-Line-Tiefe, also Verstärkung hinter der ersten O-Line. Wenn bei uns da was ausfällt, so wie es jetzt in den letzten Wochen passiert ist, dann wird's arg kritisch und dann kassieren wir auch ganz, ganz viele Sacks und Rodgers hat überhaupt gar keine Zeit mehr. Wie sieht's denn bei euch da aus? Echt ähnlich, würde ich sagen, auch viel, also von dem, was du so angesprochen hast, aber wir brauchen noch ein bisschen mehr und ein bisschen mehr Qualität auf den meisten Positionen. Also Pass Rush ist bei uns ist zu wenig. Es fehlt einer, der wirklich einen Unterschied macht, der aus Double Teams noch was bewegt. Ein Fokus ist, auf den die Offense sich einstellen muss. Also da hoffen wir schon, dass in der Free Agency, wenn da welche frei werden, also wenn sie nicht gefranchised-tagged werden, wie die Marcus Lawrence, Steve Ford, Dante Fowler und so weiter, dass davon einer für uns abfällt und bei uns funktioniert. Und O-Line ist bei uns auch so eine Sache, ist im unteren Mittelfeld an einem guten Tag. Solide bringt aber keinen wirklichen Unterschied. Wenn einer verletzt fehlt, wie jetzt Brandon Shell, das wird man sehen, sein Ersatzmann Brent Quall, da kannst du auch eine Schwingtür aufs Feld stellen. Das, also kommt auch mit Perry durch. Also da braucht ihr euch keinen Kopf zu machen. Das ist wirklich der schlechteste Offensive Lineman, den ich, glaube ich, seit Jahren gesehen habe. Und er ist irgendwie im Team. Er hat ein Footwork wie eine Kuh auf der Weide. Gar nicht. Ja. Also, das ist genau. Ganz schrecklich. Den kann man jetzt nicht angucken. Das wird aber ja dann spaßig. Das wird ja dann spaßig. Not gegen Elend. O-Line der Packers gegen euren Pass Rush. Ja, ich weiß nicht, Kenny Clark ist der andersrum. Kenny Clark ist auf der IA schon. Nee, Clark ist offiziell noch nicht auf der IA, weil wir gerade einen Platz zu viel frei haben. Wir haben gerade einen Platz zu viel frei im Kader, deswegen haben sie noch nicht auf IA gesetzt, aber er wird diese Saison auch nicht mehr spielen. Also. Nee. Ja, weil ich da muss sagen, von dem bin ich ein großer Fan. An dem sehe ich so einen zweiten Aaron Donald, der ist sowas von. Auf jeden das Fall. Ist ein Motor als Defensive Tackle, 6-6 diese Saison, glaube ich. Jetzt sind 6. 5, 6, 7, irgendwie so in dem Dreh, ne? Aber das, was der da zeigt, das ist der Wahnsinn. Ich meine, der hat Pro Football Focus auch schon Elite-Status erreicht und den sollte man bald in einem Atemzug mit einem Aaron Donald nennen, wenn er so eine zweite Saison hinlegt. Das musst du als Defensive Tackle erstmal erreichen, 6 oder 7 Sacks in einer Saison, ne? Das ist schon richtig stark. Er ist halt auch einfach unheimlich gut auch in der Laufverteidigung und der macht seine Gaps zu. Der macht Druck auf den Quarterback und der, also das ist schon einer der besten Spieler in der Defense. Ja, das ist jemand wie Ed Oliver, der jetzt aus der Draft kommt, der auch so ein Motor sein kann als Defensive Tackle. Aber gut, also was wir noch brauchen, ja, Pass Rush natürlich, das ist, glaube ich, die beste Free Agency Klasse. Auf Position bezogen ist jetzt der Pass Rush, was da alles rauskommt, zumindest voraussichtlich. Ich glaube, dass die Texans an Jadeveon Clowney nicht bezahlen werden können für einen langfristigen Vertrag. Das könnte kritisch werden. Bei DeMarcus Lawrence sehe ich das auch noch nicht, muss ich sagen, bei den Cowboys, dass sie dem einen langfristigen Vertrag geben können. Sie können ein zweites Mal taggen. Ich glaube, er spielt jetzt unter Franchise-Tag. zweites Mal taggen wird für einen Pass-Rushing Defensive End unglaublich teuer. Und dann ist die Frage, ob er auch für dieses, ob er überhaupt Bock hat, das zweite Mal in einem Tag zu spielen. Viele Spieler werden dann richtig kacke. Keiner ist ein Kirk Cousins, der wirklich so professionell bleibt, dass er in dem Franchise-Tag ein zweites und drittes Mal immer noch seine Leistung bringt. Das Beispiel Le'Veon Bell. Jetzt. Ja, zum Beispiel. Und der ist, darüber kann man sich streiten, aber ich kann ihn auch verstehen als Running Back, dass er sich irgendwo sagt, pass auf, sieh mal, wie das bei den anderen aussieht. Du brichst dir einmal schnell das Bein und deine Karriere ist vorbei. Und dann hast du hier überhaupt nichts mehr an Garantien. Wenn DeMarcus Lawrence, man muss überlegen, dass, glaube ich, in einem Jahr Payday so langsam ansteht für Elliott und für Dak Prescott. Das wird für die Dallas Cowboys doch arg teuer. Und ob die sich jetzt sagen, ein DeMarcus Lawrence bezahlen sie jetzt auch, weil ein DeMarcus Lawrence wird sich mit einem Zweijahresvertrag nicht zufrieden geben. Der ist in seiner Prime, der wird einen 4-5-Jahresvertrag haben wollen. Ich weiß nicht, ob die Cowboys das bezahlen können. Und DeMarcus Lawrence wäre in meinen Augen, wenn der rauskommt und in die Free Agency geht, ist der, glaube ich, das Nummer 1-Target für alle. Weil was der in den letzten Jahren für Leistung abgeliefert hat, ist schon auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Und den prügeln sich dann viele. Wird interessant, ob man den bekommen kann. Wie viel Cap Space habt ihr denn? 107 Millionen. 107 Millionen. Ja. Da können wir leider nicht mithalten. Da können wir leider echt nicht mithalten. Also wir haben zwar aktuell auch nur 37 Spieler unter Vertrag, aber niemand von uns hat einen großen Payday. Also wer von den Jets will man doch niemand bezahlen. Robbie Anderson jetzt, das ist zumindest unser bester Receiver, was schon einiges aussagt. Ansonsten haben wir einen Quincy Enunwa, der so ein Go-To-Guy ist, aber auch nie die großen Zahlen bisher abgeliefert hat, der eigentlich eher in Jets-Kreisen eher berühmt ist als irgendwo anders, würde ich sagen. Also wir haben zum Beispiel nicht die Receiver-Situation, die ihr habt. Wenn ich mir angucke, was ihr an Talent habt, Davante Adams ist in meinen Augen ein Top-3-Receiver, ja, Top-5-Receiver dieser Liga, der ist einfach unheimlich talentiert, kriegt viel weniger Credit, als er eigentlich bekommen sollte, weil der wirklich eigentlich alles kann. Improvisierte Routen etc., also schon richtig stark. Randall Cobb ist... Sein Release ist der Wahnsinn nämlich auch. Seine Moves am Anfang auf der Line, das ist ein Wahnsinn. Also die sind wirklich top. Ja, also das ist, der ist wirklich, gehört zu den Elite-Receivern. Dann ist ein Randall Cobb auch gerade aus der Slot unheimlich stark. Der ist nach der Saison Free Agent. Okay, ja, stimmt. Das ist nämlich auch einer dieser Ziele, die für uns vielleicht auch interessant werden könnten, weil Receiver brauchen wir ganz dringend. Aber ihr habt auch gute Rookies hinten, ne? Muss man auch sagen. Also da kommen ja auch welche raus. Also ich aber denke, das Hauptproblem ist, dass aber wenn wir Randall Cobb gehen lassen, dann glaube ich, steigt Aaron Rodgers auf die Barrikaden. Hat er eh schon bei Jordy Nelson getan, und wenn Randall Cobb jetzt auch noch gehen lassen wird, quasi von den Packers, dann ich weiß nicht. Also ich hab mir die letzten 5 Interviews angehört von Rodgers, und er hat in jedem von diesen Interviews betont, wie wichtig doch Randall Cobb ist und wie wichtig doch eigentlich ein erfahrener Slot-Cornerback ist. Ich glaube echt, wenn Randall Cobb keinen Vertrag angeboten gekriegt, keinen ordentlichen, wo Rodgers dann auch sagt, okay, wir haben es wenigstens versucht, dann wird die schlechte Laune vorprogrammiert sein. Wie sieht das eigentlich aus, was ich mich schon länger frage, ist, in meinen Augen war der Abgang von Jordy Nelson ein Riesenfehler für diese Saison. Weil, okay, er wird nicht jünger, aber das war so der ultimative Go-To-Guy für Rodgers. Und ich finde jetzt auch nicht, dass man irgendwie bei ihm einknickende Leistungen gesehen hat oder sowas. Ich finde, dieses Duo hätten sie nicht auseinanderreißen sollen, oder wie seht ihr das? Nope. Der hätte sicher noch ein, zwei Saisonen wollte er noch spielen, hat er selber gesagt. Und ich finde eigentlich, den hätte man nicht gehen lassen sollen. Also, er hätte sich mit sich reden lassen wegen Vertragumstrukturierung und so, dass er weniger Geld bekommt. Aber das, was eben Brian Gutekunst dann, gebe ich, angeboten hat, war lächerlich. Das war ein Scherz eben, weil ich glaube, das war nur 1 oder 2 Mille, was irgendwie so ein bisschen durchgesickert ist über Twitter. Und das war wirklich ein Scherz. Also er hätte, glaube ich, 11, 12, 13 bekommen noch dieses Jahr. Und das wollten die Packers halt nicht zahlen, eben weil man eben eh so wenig Cap Space hat. Und ja, also wie gesagt, er spielt jetzt bei den Raiders, glaube ich, um 6 oder so. 5, 6 Mille oder 7 vielleicht. Und das hätten wir locker zahlen können auch. Und das wäre er auch bereit gewesen zu zahlen. Also Jordy Nelson ist einfach ein Wisconsin-Guy. Das ist einfach ein Green Bay-Guy. Das ist, ja, der hilft in der Offseason auf der Farm arbeiten und so Sachen. Also das ist, der Typ ist ein klasse Typ eigentlich. Und fängt halt einfach die Chemistry, die er mit Rodgers hat. Und da profitiert natürlich auch der Davante Adams. Da profitieren alle Receiver eigentlich, wenn Jordy Nelson am Platz gewesen wäre. diese Saison. Also ich glaube, die Saison wäre definitiv besser ausgefallen, wenn Jordy Nelson bei uns gewesen wäre. Aber was sagst du, ja. Max? Entschuldigung, du wolltest irgendwas dazu sagen. Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also bei mir ist es so, die Leistung, die er jetzt gerade bei den Raiders zeigt, naja, ich meine, er hat jetzt knapp über 500 Yards und 3 Touchdowns die Saison gefangen. Das ist jetzt wirklich, also, naja, ich meine, ganz ehrlich, also das hat Marcus Valdes-Scantling, der ein Rookie ist, hat es auch hingekriegt. Und aber also er ist ich glaube Raiders. Nicht, ja, ja, okay, eben. Er ist bei den Raiders, aber trotzdem, auf der, ja, okay, das stimmt natürlich schon. Aber trotzdem finde ich das jetzt, er hat auch deutlich abgebaut von der Geschwindigkeit. Ich habe mir ein paar Spiele von Raiders angeguckt, weil ich die eigentlich ganz sympathisch fand, bis vor dieser Saison. das ist gut. Aber, also ich, keine Ahnung, ich ist so ein Gefühl, ich glaube, er hätte bei uns nicht viel mehr auf die Reihe gekriegt und es ist jetzt ganz ehrlich so, ich glaube, er hätte nicht verhindern können, dass die Saison so ein Misserfolg geworden wäre, so wie es jetzt ist, und dadurch fand ich es jetzt eigentlich ehrlich gesagt besser, dass man lieber die Rookies denen Spielzeit gibt, statt die für einen Jordy Nelson wegzunehmen, der maximal noch diese und vielleicht noch mit ganz viel Glück nächste Saison bei den Packers gespielt hat. Dann lieber Spielzeit für EQ geben, für Marcus Valdes-Scantling und die trainieren für nächste Saison. Sehe ich so. Meine persönliche Meinung. Nee. Wir reden die ganze Zeit natürlich und eigentlich ist es ja euer Podcast, also ihr solltet eigentlich was über die Chats reden, aber ich will noch ganz kurz zu Max da einhaken, weil... Ja, nee, gemeinsam was denken. Okay, ja, weil wenn Jordy Nelson nämlich im Active Roster geblieben wäre, bei den Packers geblieben wäre, wäre natürlich der Nonplusultra-Mentor gewesen für die Rookies natürlich, weil er ist einer der erfahrensten Receiver in der NFL eben, hat auch, wenn er jetzt langsam geworden ist, trotzdem noch sein Movement eben, hat sein Release eben und eben was er kann, er fängt jeden Ball. Also es ist so selten, dass Jordy Nelson mal einen Ball droppt. Und wenn ich mir dann anschaue, dass wir ihn gehen lassen und einen Jimmy Graham holen, der ein Problem hat, wenn ein Ball, sobald ein Ball kommt von Rodgers, der über die Schulter, bis er über den Kopf kommt, kann Jimmy Graham den Ball nicht mehr fangen. Er kann ihn fangen, wenn er auf die Brust kommt oder so, oder Bauchhöhe, kein Problem, fängt er die Bälle. Für Third Down, Fourth Down, Conversation, kein Problem. Aber sobald er mal ein höherer Ball kommt eben, also ein High Ball von Rodgers kommt, hat Jimmy Graham immer gedroppt. Und das macht ein Jordy Nelson nicht. Der fängt jeden Ball immer. Also das stimmt, der hat so eine niedrige Drop Rate eben. Und deswegen glaube ich eben, dass wir definitiv besser dastehen würden die Saison, wenn Jordy Nelson da gewesen wäre. Und die Rookies hätten profitiert natürlich, weil die Rookies hätten dann in der Rotation gespielt eben mehr. Und eben man hätte dann eventuell Jordy Nelson noch ein bisschen rasten können, eben weil er doch ein bisschen älter ist. Kann man sagen, pass auf, du, 1, 2, 3 Snaps wieder für die Rookies, dann kommst du wieder rein für 2 Snaps oder 3, wie auch immer. Also man hätte dann besser auch rotieren können, sage ich mal, mit Veteranen und mit Rookies. Das ist ja alles hätte, könnte, wäre. Also ich habe jetzt gerade mal noch schnell nachgeguckt, er verdient diese Saison fast 7,5 Millionen. Und die Leistung, also das ist schon echt enorm viel Geld. Jetzt beschweren wir uns alle schon bei Randall Cobb, dass der 9 kriegt. Und also ich finde, das ist schon noch ein deutlicher Unterschied von der Leistung. Also wenn man die zwei Sachen vergleicht. Genau, das war jetzt noch als Ende zu Jordy Nelson. Ja, ja gut, die Receiver-Situation ist natürlich bei uns wieder eine ganz andere. Wir haben aktuell wirklich nur Robbie Anderson, den man als vernünftigen, guten Receiver bezeichnen kann, der allerdings jetzt auch ein relativ schmales Skillset eigentlich hat. Also er ist so ein Deep Threat, er ist so ein Typ Tyreek Hill, also so ein Poor Man's Tyreek Hill in meinen Augen. Der kann tief gehen, aber da fehlt halt noch einiges, so die Dig Routes oder die oder eine richtig saubere Curl Route oder sowas, die fehlt bei ihm. Wenn du ihn tief anwirfst, dann ist er eine sichere Bank. Aber so fehlt noch ein bisschen was. Er ist jetzt auch nicht derjenige, der dann gleich noch den Safety noch zusätzlich auf sich zieht, sondern den man durchaus mit einem Man-to-Man kontrollieren kann, wenn man einen schnellen Corner hat. Und danach fehlt uns was. Wir haben Quincy Enunwa, der nicht gesund bleiben kann, der aber so ein Go-To-Guy ist, der aber dieses Jahr bedingt durch unseren Offensive-Coordinator eigentlich nur zu Mr. Bubble-Screen geworden ist. Der wird nur in Screen-Pässen angeworfen und es ist wirklich traurig, wie der eingesetzt wird. Unser Offensive-Coordinator, by the way, ist wirklich eine absolute Katastrophe. Das ist sowas von vorhersehbar, dass man als einfacher Football-Fan schon ungefähr weiß, was passiert. Und das nächste Ding ist, Robbie Anderson wird Restricted Free Agent. Auf den wird, denke ich mal, ein Second-Round-Tender gelegt, vielleicht ein First-Round-Tender, je nachdem. Ich denke, ein First-Round-Tender wäre auch angebracht für das Geld, was man ihm dann bezahlen muss. Das ist schon okay für einen Robbie Anderson. Aber ansonsten haben wir keinen einzigen Receiver unter Vertrag nächstes Jahr. Also wir haben nächstes Jahr im Receiver-Raum sitzt dann Robbie Anderson. Das war's. Also es ist ein bisschen schmal und die Receiver-Klasse in der Free Agency ist jetzt auch nicht die allerbeste. Die besten Free Agent Receiver in meinen Augen jetzt aktuell wären Randall Cobb und Devin Funchess, die frei werden. Ansonsten ist da nicht viel. Wäre aber, wäre aber vielleicht ganz praktisch für einen Rookie oder für einen Zweitjahres-Quarterback, wenn der einen erfahrenen Receiver an seiner Seite hat, oder nicht? Unbedingt, unbedingt. Und ich finde, da ist auch der Kern. Viele sagen, es ist der Receiver, es ist in meinen Augen nicht. Die O-Line ist es in meinen Augen zwangsläufig nicht, denn unsere O-Line ist gar nicht so schlecht, wie sie immer gemacht wird. Das Ding ist, du brauchst eine Connection von einem Quarterback zu einem Receiver. Siehe Atlanta zum Beispiel, siehe Cincinnati, wo das über lange Zeit funktioniert, wo ein Quarterback-Receiver-Duo hast, da, wo der eine den anderen auffängt. Spielt Andy Dalton mal ein scheiß Jahr, ist AJ Green großartig. Spielt Matt Ryan mal schwächer, kannst du immer noch zu Julio Jones werfen. Also so eine gute Connection braucht man einfach. Und ich sehe in Robbie Anderson einen vernünftigen Receiver, aber diesen Receiver sehe ich in Robbie Anderson nicht. Das heißt, wir brauchen einen Clear-Cut Nummer 1 Wide Receiver. Einen, der über 6 Fuß groß ist, den du in der Red Zone anwerfen kannst, der alle Routen laufen kann und wo der Receiver, wo der Quarterback zur Not sagt, wenn sein First Read nicht funktioniert und sein Second Read dieser Nummer 1 Receiver ist, dann brauchst du nur, dann kannst du das Ding blind dahin werfen, weil du weißt, dass seine Route so und so läuft. Diese Connection muss man aufbauen. Das heißt, entweder draften wir einen oder wir nehmen den Erfahrenen, der noch unter 30 ist, der noch zumindest seine 4 Jahre oder sowas vor sich hat. Und da sehe ich jetzt in der Free Agency keinen. Das ist das Problem. Das heißt, wir müssen einen draften oder es mit Devin Funchess versuchen, der in Carolina im äußerst receiver-unfreundlichen System spielt, sag ich mal. Stimmt, ja. Ja, es ist schwierig. Ein Kevin Benjamin zum Beispiel, das ist einfach ein Arschloch. Den will man einfach irgendwie nicht auf dem Platz haben, nicht im Team haben. Und so einen will man nicht haben. Also wir müssen unheimlich viel im Receiving Room tun. Wir brauchen einen Offensive Tackle. Wir brauchen einen Running Back. Also wir haben okay Running Backs, aber wir haben halt keine Game Changer. Euer Aaron Jones ist ja, ich glaube, 8 Touchdowns dieses Jahr. Der ist deutlich besser, als ich es vor der Saison gedacht habe. Da denkt man sich erstmal, den Namen habe ich auch noch nicht gehört. Hatten die nicht vor kurzem noch den Lacey? Und plötzlich steht da so ein Aaron Jones und ja, also so jetzt das. Ich sag mal so, man bringt, ja, Burger Eddie. man bringt die Green Bay Packers nicht unbedingt mit großartigen Running Backs in Verbindung. Das ist eigentlich immer eher Quarterback-Receiver. Aber trotzdem, was der Jones dieses Jahr gemacht hat, ist schon stark. Aber wir brauchen so einen Game Changer. Und da höre ich wieder die Glocke läuten. Was würdest du sagen? Also wie gesagt, ich finde, wir müssen Offensive Tackle. Das ist in meinen Augen auch das, was wir in der Draft am Anfang ziehen sollten, wenn wir unter den ersten. Aber da kann man kurz einwerfen noch: Herndon. Chris Herndon, euer Tight End, der ist ja gar nicht so schlecht drauf. Ja, ist sehr gut sogar. Viertrunden-Pick. Also, was der drauf, also der hat echt schon eine Menge drauf. Dafür, dass Tight Ends eigentlich 2-3 Jahre brauchen, um in der NFL anzukommen, wie der dieses Jahr schon fängt, wie er frei geht. Also, er hat vor allen Dingen eine Verbindung mit Darnold. Ja. Also die beiden, das ist ja mal, wie du sagst, der zweite, dritte Read und dann geht's zu Herndon, der halt gerade irgendwie weiß, was der macht. Das ist schon nicht schlecht. Wenn wir dazu jetzt noch einen Receiver aus der Draft-Class bekommen, also ich finde auch in der Free Agency ist keiner dabei, Calvin Benjamin, also wie sagte einer von uns mal noch 2 Cheeseburger mehr und das ist ein Offense-Tackle. Also Devin Funchess hat nicht so richtig drauf. Also finde ich nicht, dass das Nummer 1 Receiver ist. Anderson ist für mich eine Nummer 2, aber wenn der den Ball erstmal gefangen hat, lässt er auch niemanden mehr aussteigen. Das ist einfach so. Der hat Straight-Line-Speed, aber er hat ansonsten ziemlich wenig drauf. Also, ja. Anderson würde halt wirklich profitieren, wenn er wirklich einen Mörder Nummer 1 Receiver hätte. Dann würde Robbie Anderson bei der Deep Route natürlich sehr profitieren. Das wäre eine super Sache. Mit Quincy Nunver bin ich noch nicht ganz durch. Ich finde, der spielt eigentlich seit Woche 5, Woche 6 auf einem Bein, wenn man sich das anguckt. Der humpelt aus dem Spielfeld raus, will aber dann irgendwie nicht, kommt wieder rein, kann seine Routen nicht richtig laufen. Die Athletik ist nicht mehr da. Ich meine, klar, das Beste, was du haben, also du musst halt immer gesund sein, um deine Leistung zu bringen. Aber das Talent hat er. Also den würde ich auch behalten wollen. Aber es muss halt eine Nummer 1 aus Draft, an dem Sam richtig arbeiten kann, dazukommen. Irgendwie talentierter. Und da das in der Free Agency nicht da ist, ist das für mich im Draft die Sache Nummer eins. Running Backs halt, ja, Le'Veon Bell ist so ein Thema, wo wir bei uns in der Gruppe auch völlig gespalten sind irgendwie. An einem Tag denke ich auch, wenn es über Hilfe für unsere ganze Offense, am nächsten Tag denke ich, der unterschreibt seinen Vertrag und dann spielt er nie wieder gut. Also es ist schwer zu sagen. Ich finde unsere Running Backs nicht schlecht. Crowell ist solide. Der drückt den Touchdown vielleicht rein, wenn er auf der 1-Yard-Linie ist. Macht seine 3-4 Yards, aber auch nichts Besonderes. McGuire hat eine Menge Talent, aber ist auch verletzungsanfällig, wenn man so will. Ist auch nicht kein klassischer Nummer 1 Running Back. Und dann muss man sehen, was in der Free Agency noch kommt. Also Bell, 20 Millionen werden es wohl nicht werden, aber 16, 17 Millionen anzudrehen über mehrere Jahre, das ist schon hart. Das würde ich nicht machen. Also, das ist nämlich auch, ja, das ist auch das, was ich mir so gedacht habe. Also der hat sich jetzt auch keinen Gefallen dadurch getan, dass er jetzt bei den Steelers nicht spielt. Weil dadurch, dass er jetzt eben so lange nicht spielt und dass es bei den Steelers auch ohne ihn funktioniert, ist das Ganze schon ein bisschen kritisch, dass du als Team dann sagst, ah, oh, soll man wirklich, der spielt, hat jetzt lange nicht gespielt, ob er jetzt wirklich das alles, also ob er jetzt wirklich, wirklich so gut ist und ob er das Geld wert ist. Ich glaube, der hat sich damit keinen Gefallen getan. Der wurde ja auch teilweise von NFL.com und so weiter zu uns geschrieben, was ich völlig, wirklich völlig abwegig finde, weil wir haben einen Quarterback, der ganz okay ist. Wir haben zwei Running Backs. Also ich habe mich gerade verhört, Max, oder? Das war Ironie. Das war einfach nur Ironie, weil wir brauchen keinen Running Back, der 17 Millionen im Jahr verdient, weil wir haben einen Quarterback, der verdammt nochmal so gut ist, dass wir keinen Running Back brauchen als Nummer 1 Back. Und wir haben Aaron Jones und Jamal Williams, der jetzt die letzten Wochen gespielt hat, häufiger. Und der verdammt auch nochmal gut ist. Ich habe mir jetzt gerade diese Woche noch ein bisschen Tape angeguckt. Der ist teilweise in der Passverteidigung mit seinen Chip-Blocks. Der hat, ich weiß gar nicht, wen von den Bears hat er da von den Beinen geholt. Der hat einen kurzen Chip-Block gemacht, hat ihn kurz mal zur Seite, als er losgegangen ist mit seiner Route, hat er den dermaßen einen mitgegeben, dass der umgefallen ist. Und dann ist er auf seine Route gerannt und war noch frei. Das war auch echt beeindruckend. Und ja, aber Tight End, also das, was ihr jetzt gerade habt mit eurem Viertrunden-Tight End, ich glaube, das müssen wir gucken, dass wir das diese Saison kriegen, dass wir auch so dritte, vierte Runde irgendwann einen Tight End holen, der irgendwas leisten kann. Weil das ist jetzt seit dem Abgang von Jared Cook zu den Raiders übrigens, ist das schon ein Problem. Aber das Problem, das ist Dead Money. Das Dead Money von Jimmy Graham wäre ein ziemlicher Neckbreaker, finde ich eigentlich. Ja, das sind, glaube ich, 3,5 Millionen oder so. Mehr, ich glaube, das sind 8 oder 9 Mille. Was Dead Money wäre dann. Oder ja, schau mal kurz nach, aber ich glaube, das ist relativ viel, nämlich. Also ist halt die Frage, ob man Jimmy Graham halt noch eine Chance gibt und eventuell halt trotzdem einen draftet. Weil dann kann ein erfahrener Trident wie Jimmy Graham natürlich den unter die Fittiche nehmen und kann sagen, pass auf, so und so läuft der Hase. Ah ja, es sind 7,3 Millionen nach diesem Jahr und 3,5 nach dem, also nach, wenn man ihn noch eine Saison da lässt, dann sind es 3,5. Okay. Ja, dann würde ich das machen, weil sonst frisst du einfach zu viel Geld. Und ja, du kriegst einen guten Tight End. Dann stell ihn zur Not als Situational Tight End oder als Slot auf in den entsprechenden Situationen, kannst du in die Motion schicken. Ich denke mal, Graham hat das Talent, aber man sieht bei dem auch, was man auch in Seattle gesehen hat, nachdem er aus bei den Saints wollte, hat er damals diese Seifenoper veranstaltet, dass er mit Receiver bezahlt werden wollte. Und danach ging das so steil bergab. Das ist wieder auch so ein Contract-Guy, der sich sagt, ich hole mir meinen Vertrag und dann, ich weiß, ich habe zwar das Talent, aber ich muss so zur Hälfte arbeiten. Ne? Das ist wirklich zum Kotzen. So eine Art, finde ich. Aber gut, man findet aber auf jeden Fall in der vierten, fünften Runde noch gute Tight Ends. Wenn man jetzt überlegt, aus der letzten Draft, Hayden Hurst bei Baltimore geht in der ersten Runde noch vor Lamar Jackson und wir kriegen Chris Herndon in Runde 4 und der ist einer von 8 Tight Ends mit 4,50 plus Yards spielen seit 2000. Und die anderen sind Namen wie Rob Gronkowski, Travis Kelce und so weiter und so fort. Also ich meine, er hat schon eine wirklich gute Leistung und das, was wir als Jets eigentlich in der Regel nicht hatten, nämlich Tight Ends. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal wirklich einen guten Tight End hatten. Kyle Brady war, glaube ich, der letzte gute Tight End, den wir hatten, ne? Ich habe nicht verstanden. Dustin Keller, als Sanchez noch da war. 2010. Ja, stimmt. Der war ganz gut. Aber er hat sich ja dann auch so furchtbar verletzt und dann war die Karriere vorbei. Ja. Also von daher, Tight End findet man immer noch in der Spiel. Da musst du nicht früh zuschlagen, finde ich. Es sei denn, du hast da wirklich die ultimative Maschine. Die meisten First-Round-Tight Ends, oft geht das voll in die Hose. Ja. Merkt bei euch zum Beispiel, ganz kurz bei 49ers, George Kittle, 2017 Fünftrunden-Pick, der geht dieser Saison ab wie ein Zäpfchen. Das war ja Wahnsinn. Wahnsinn. Was der in dem einen Spiel, da hat er, was haben für ihm gefehlt, glaube ich, vier Catches oder sowas? Ja, und vier Yards. Vier Yards. Das war absurd und dann hat er keine mehr gekriegt in der zweiten Halbzeit. Also da hat er mir ein bisschen leid getan. Ja, haben wir auch. Ich habe noch in der ersten Halbzeit, habe ich dann 210 Yards. Ich denke, oh Gott, das will vier für einen All-Time-Record. Und dann kriegt die Nulpe das nicht in der zweiten Halbzeit, einen verdammten Ball zu fangen. Und dann spielen wir fantasy-mäßig gegen ihn auch noch. Das ist dann ja meistens so. Ja. Nein, aber wie du schon sagst, eben, das wollte ich nur als Beispiel nennen, eben Fünftrunden-Pick 2017, George Kittle, genau das Gleiche. Letzte Saison hat er schon aufblitzen lassen, dass er das Talent hat dazu und dieses Jahr einfach Breakout hier von ihm. Das ist, ja, das spielt wirklich Mörder. Und das mit, ich glaube, dem dritten Quarterback jetzt bei den 49ers? Ja. Ja, Nick Mullins. Ja. Ja, also, unsere Off-Season-Prioritäten sind einigermaßen klar geworden, dass wir jetzt mal so ein bisschen nochmal über die Headcoach-Situation sprechen. Wir beide haben das Problem, unser ist noch da, aber er ist Dead Coach Walking, das weiß quasi jeder. Oder es, ne, also es ist eigentlich überall bekannt. Und Todd Bowles kann es nicht weiter beschäftigen als Head Coach. 2015 ist er zu uns gekommen. Erste Saison 10-6. Hört sich toll an. Wir haben leider die Playoffs verpasst. Das war die erste Winning Season, glaube ich, seit 2010, die wir da hingelegt haben. Und es war schön, mal wieder um die Playoffs mitzuspielen. Dann hatten wir allerdings einen Quarterback, Ryan Fitzpatrick, und mit Eric Decker und Brandon Marshall Receiver, die kurz vor dem Ende waren oder beziehungsweise kurz vor dem Ende ihrer Prime waren und nicht mehr wirklich viele beschäftigt werden. Und es war klar, dass da irgendwas passieren muss. Das ist dann im Folgejahr passiert, in dem alles dafür gegeben wurde, einen Ryan Fitzpatrick zu halten, was, wie jeder Football-Fan weiß, eine furchtbar beschissene Idee ist, einen Ryan Fitzpatrick ein zweites Jahr zurückzuholen. Der Typ hat einfach Swag. Der ist einfach eine coole Socke. Ja, aber den kannst du, das ist ein guter Backup, aber den kannst du nicht dauerhaft als Starter einsetzen. Guter Mentor, guter Backup, ja. Ja, ein intelligenter Kerl oder sowas, aber der ist, glaube ich, zu intelligent. Der lässt sich nochmal bezahlen und dann ist er halt wieder Ryan Fitzpatrick. Und also, das ist da passiert. Da haben wir eine 5-11-Saison gespielt. Das, ich weiß, aus einem Spiel gegen Kansas City mit 6 Interceptions in einem Spiel. Also Hut ab. Das musst du auch erstmal schaffen. Dann haben wir. Hat er eigentlich noch Nathan Peterman? Der hatte doch auch 6, oder? Nee, 5 in der Halbzeit, genau. Ah ja. Aber so. Dann waren die zweite 5-11-Saison, 2016 5-11, 2017 5-11 und diese Saison sieht alles nach 4-12 aus, maximal 5-11. Und wenn wir ein Spiel noch gewinnen können, dann ist es gegen euch am Sonntag, weil danach spielen wir gegen you and the Patriots, die um Homefield Advantage spielen. Gut, das ist einfach nur vielleicht der Überraschungsmoment, David gegen Goliath oder sowas, aber ansonsten haben wir da eigentlich keine Chance. Ihr müsst die Patriots knacken, bitte. Ja, bitte. Ich hoffe es. Macht sie einfach fertig. Macht sie platt, wirklich. Wer Josh Gordon spielt noch sie da nicht schon wieder in der Super Bowl sehen? Nee, wir drücken euch dermaßen die Daumen, aber sowas von. Wir können die Homefield Advantage versauen, das wäre toll. Das wäre wirklich toll. Ja. Aber auf jeden Fall steht jetzt wieder diese nächste Saison an, sodass man sagt, okay, schon wieder mehr als das Doppelte an Niederlagen, als wir Siege haben, es geht nicht mehr. Und jeder weiß es, jeder sieht es und wir werden einen Headcoach haben. Ich weiß, ich war beim Abschlusskonzert von Slayer und habe dann nebenbei dann in mein Telefon geguckt und guckt, Packers entlassen Mike McCarthy und ich wollte am liebsten gleich aus dem Konzertsaal raus meine Gruppe anrufen und sagen, Alter, ruf mal einer unseren GM an. Ne? So, hol die McCarthy. Und dann waren auch gleich alle von uns darauf aus, Bowles entlassen und McCarthy holen. Wie ihr jetzt raushört, Mike McCarthy steht bei uns ganz oben auf der Liste. Ihr werdet vielleicht mit dem Kopf schütteln. Gar nicht. Okay, weil ich glaube, dass es nämlich bei euch deswegen gescheitert ist, weil NFL gleich not for long. Und das ist auch bei Coaches so, wenn du irgendwann muss man schon zu long. Das waren jetzt 13 Jahre. Ja. Bei ihm war es zu lang. Mit 10 Playoff-Saisons. Und das und unter ihm ist ein Aaron Rodgers gereift. Also es ist alles so, diese Connection, die man jetzt bei den Jets in meinen Augen perfekt gebrauchen könnte. Wir haben eine der attraktivsten Headcoaching-Situationen, die es überhaupt nur geben kann, zusammen mit Cleveland. Wir haben einen jungen Quarterback, wir haben einen hohen Draft-Pick, wir haben 100 Millionen Cap-Space Und jeder, wenn man in die Geschichte der NFL guckt, wurde jeder große Coach in Verbindung gebracht mit einem Quarterback. Man könnte jetzt diverse aufzählen, aber jeder große Coach hat irgendwie einen großen Quarterback an seiner Seite. Das sieht man jetzt zum Beispiel, man sieht es ja an McCarthy mit Rodgers, man sieht es an Belichick mit Brady. Es ist immer irgendwo eine Verbindung da. Und jetzt könnte genau dieser Coach bei den Jets einsteigen, in einem attraktiven Medienmarkt, mit Capspace, hohem Draftpick, alles drum und dran. Er kann unheimlich viel bewegen und kann dort eine über Jahre, 8 Jahre erfolglose Franchise wieder zum glorreichen Erfolg führen. Und vielleicht seit 1968 mal wieder einen Super Bowl nach New York bringen. Das ist eigentlich die Aufgabe, die du haben willst. Ja. Per, siehst du es genauso? Siehst du McCarthy als unseren Nummer 1? Vor allem die Erfahrung auch. Er hat Erfahrung als Head Coach, das ist auch wichtig. Also, das ist ein super Kandidat. Also, wenn man bedenkt, die letzten Jahre gab es immer ziemlich viele interessante Coordinator-Kandidaten, gerade auch in der Offense, die gibt es diese Offseason eigentlich so nicht. Wenn man sich die Kandidaten so anguckt, da ist kein McVay oder Shanahan oder sonst was dabei. McDaniels kommt für uns logischerweise nicht in Frage. Und da ist er schon, also schon raus auf der Liste. Er hat Erfahrung, er hat es mit Rodgers, ein Quarterback, der relativ ähnliche, natürlich bessere Anlagen hat und hat natürlich mehr Arm. Aber er ist auch mobil, akkurat, hat keine Angst vor einem großen Moment. Das trifft auf Sam auch alles zu. Zumindest, wenn alles gut läuft in ein paar Jahren. Und da hat er die richtige Erfahrung, so einen auf den Weg zu bringen. Und bei den Jets wäre es halt, er hat, wie du schon sagst, die Traumsituation, die er vorfindet. Also ich kann mir vorstellen, dass er den Job auf jeden Fall will. Ich bin eigentlich nie ein Freund von Aufgewärmten, aber in dem Fall ist es eigentlich schon eine ganz gute, also passt die Idee. Es gibt ja auch einige Beispiele wie ein Andy Reid, der in Philadelphia über seinen Zenit hinaus war und jetzt in Kansas City gut funktioniert. Das wäre natürlich das Idealszenario, wenn es mit McCarthy auch so klappt. Im Vergleich zu den anderen Kandidaten steht er auf jeden Fall auf der Liste ziemlich weit oben, weil die meisten Coordinator-Kandidaten, die man so hört, wie Filippo war ein Kandidat, der ist jetzt sogar entlassen worden, damit kannst du den eigentlich schon gar nicht mehr nehmen. Dann LaFleur von den Titans, der hat zwar guten Hintergrund mit vielen guten Leuten zusammengearbeitet, aber es ist jetzt auch nicht so, als würden die Titans da die Bäume aus dem Boden reißen. Also, das ist schwierig. Aber ich glaube, ihr habt genauso den Mike Daniels, den Offense-Coordinator von den Patriots, am Radar, genauso wie wir, schätze ich einmal. Also ich glaube, dass er bei uns nicht auf dem Radar steht. Das liegt an der Division. Möglicherweise. Und zweitens aufgrund der Situation, dass er bei den Colts letztes Jahr den Belichick gemacht hat, zugesagt und dann doch, oh nee, das bin ich doch nicht. Aber ich glaube, dass ein McDaniels für uns charakterlich nicht passen würde, glaube ich, dass er bei euch die perfekte Situation oder das perfekte Match wäre, Josh McDaniels und Green Bay Packers, in meinen Augen, aufgrund seiner Erfahrung mit einem großen Quarterback zusammenzuarbeiten. Eben sowas. Mit einem Veteranen-Quarterback nämlich auch dazu, der eben quasi sich nicht so leicht coachen lässt, auch dazu noch. Ja, also ich glaube, für euch wäre das ein Match made in heaven. Also ihr und Josh McDaniels, er hat es natürlich mal in Denver so richtig verkackt, muss man sagen, als Head Coach. Ja. Aber Denver Broncos und Green Bay Packers kann man vom ganzen Umfeld her nicht vergleichen. Da gibt es auch einen großen Unterschied, das ist der Quarterback. Aber also nochmal ganz kurz zu euch. Ich glaube, dieser John DeFilippo ist bei uns jetzt auch eher ein bisschen raus, weil er halt bei den Vikings war. Aber ich glaube, der ist für euch gar nicht mal so eine schlechte Wahl, weil der Grund, warum er gefeuert wurde, war ganz einfach, ist so bekannt und da zum Beispiel, also bei Ian Rappaport oder so in seinem Podcast redet er ja auch, also hat er auch öfter darüber geredet, dass DeFilippo einfach deswegen gefeuert wurde, weil Mike Zimmer, der Headcoach von Vikings, sehr, sehr arg darauf bedacht war, das Run-Game zu spielen und einfach immer über den Run zu kommen und den Run zu betonen und immer laufen und danach dann ein paar Mal werfen. Und DeFilippo war halt so, okay, wir gucken jetzt mal, wir haben jetzt hier einen Quarterback, der auch mal einigermaßen gut werfen kann. Darüber kann man sich streiten. Der 84-Millionen-Mann, der am Ende der Saison jetzt doch ziemlich abkackt, finde ich. Aber auf jeden Fall, also DeFilippo ist, glaube ich, schon ein Coach, den man als Head Coach nehmen kann. Der Grund, dass er, die Sache, dass er jetzt gefeuert wurde, spricht eher gegen Mike Zimmer und nicht gegen DeFilippo. Aber bei uns, also zu euch passen würde McCarthy auf jeden Fall. Sein traditioneller Hintergrund ist eine West Coast Offense. Das bedeutet kurze Pässe auf die Receiver, was auch für einen Rookie-Quarterback oder für einen Zweitjahres-Quarterback extrem gut ist, weil er dann nicht die ganze Zeit durch einen dritten und vierten und achten Read gehen muss und hoffen muss, dass die O-Line hält, sondern wenn man einfach einen schnellen Pass auf seinen Receiver wirft, ist es einfacher für ihn, ist auch für eure Receiver einfacher, wenn ihr eh keine habt. Und das traditionelle Spielsystem spricht dann schon dafür. Dann spricht dafür, er hat schon einen Quarterback hochgezogen mit Aaron Rodgers, der es dann ganz gut hingekriegt hat. Der hat ähnliche Veranlagungen, Donald, wie Rodgers. Das ist auch, scheint mir, ein ziemlich intelligenter Typ, der was damit anfangen kann, der sich ein bisschen Gedanken über Scheme machen kann. Und McCarthy, glaube ich, der sucht jetzt nochmal so ein bisschen, also jetzt mal was Neues, eine Herausforderung. Der will jetzt nicht so in ein gemachtes Bett quasi reinfallen, sondern auch mal so jetzt nochmal was Neues ausprobieren. In Green Bay hat er jetzt einiges erreicht. Der hat jetzt eine Straße nach sich benannt gekriegt, seit vor ein paar Jahren schon. Und ich glaube, der sucht jetzt eher nochmal eine Herausforderung. Und ich glaube, für euch wäre das auch ganz praktisch, wenn da Mike McCarthy kommen würde. Der würde auch echt gut, glaube ich, zu euch passen. Und ich bin ganz ehrlich, ich würde es mir auch wünschen, weil wir haben diese Saison, beziehungsweise wir spielen ja noch gegen euch, aber diese Saison gegen euch gespielt. Und jetzt spielen wir erst wieder in 4 Jahren gegen eure Division. Und dann hätte man 3 Jahre Ruhe vor McCarthy, weil ich glaube, der kann echt gut werden. Und da haben die Chats auch echt mal eine Chance. Ja, zumal man auch sagen muss bei McCarthy, dass er auch charakterlich, in meinen Augen zumindest, echt der Class-Act ist. Ne? Auf jeden Fall. Nachdem er entlassen wird und ich dann gesehen habe, diese Zeitungs-Annonce, die er geschaltet hat, irgendwo überall mit diesem Dankeschön. Habt ihr das vor Augen? Ja. Das ist ja sowas von großartig. Da wirst du entlassen und bist nicht irgendwie bockig, sondern schreibst, oder deine Agentur, wer auch immer, schreibt alle Zeitungen an und da haust du so eine Dankeschön-Seite raus. Also das ist schon gigantisch. Der hat die gebucht als ganz normale Anzeige. Also hat er eigenes Geld dafür investiert, dass er eine Seite in allen Zeitungen in Green Bay schalten kann. Und dann ist er danach auch noch zum Team. Also hat gefragt bei den Packers, ob er nochmal zum Team sprechen kann. Und hat sich dann bei allen Spielern bedankt im Lockerroom. Hat gesagt, dass es eine sehr schöne Zeit war natürlich. Dass er sehr, sehr froh ist, dass er diese Möglichkeit hatte und so weiter. Und wurde dann mit Standing Ovations verabschiedet. Und minutenlangem Applaus ist er dann gegangen. Und das ist schon, also er ist auf jeden Fall ein Class Act. Also da gibt es keine zwei Diskussionen drüber. Und es war auch so, dass jetzt kein Packers-Fan, als er dann gegangen ist, war jetzt kein Packers-Fan so irgendwie froh, also vielleicht schon eher so froh, dass er jetzt weg ist. Einfach vom Playcallerischen her quasi. Aber also es war schon so, dass ihm jetzt keiner böse war oder so, sondern also menschlich ist er auf jeden Fall absolut top. Ja, also ich würde ihn sehr, sehr gerne haben. Für mich ist es Nummer 1 Option. Viele reden ja auch von John Harbaugh. Ja. Ja. Was meinst du? Aber der kriegt bei Michigan 7 Millionen oder so? Also, ja. Nee, das wäre Jim. Also Entschuldigung. Ja, Jim. Jim bei Michigan, also kriegt er 7 Millionen. Also ich glaube nicht, dass der von Michigan weggeht. Der wollte unbedingt wieder ins College. Ja. Bei uns ist noch Lincoln Riley im Gespräch, so als also von OSC. Wie sieht denn das bei euch aus? Wurde er überhaupt schon erwähnt, oder? Nicht von irgendeiner guten Quelle. Also er wurde natürlich in die übliche Liste mit reingeschrieben, aber er wurde jetzt nicht, also die ein bisschen engere B-Driver von den Jets haben McCarthy als Nummer 1 Option eigentlich relativ schnell genannt. Also ich glaube schon, dass da was dran ist. Und auch DeFilippo wurde genannt, weil der war vor ein paar Jahren auch bei uns schon mal Kandidat für den Offense-Coordinator-Posten, ist es dann aber nicht geworden. Ja, also von Lincoln Riley war noch nichts zu hören. Bei dem kann ich mir bei den Packers schwer vorstellen, wie ein College-Coach ohne irgendwelche NFL-Erfahrung mit Aaron Rodgers Charakter zurechtkommen soll, wo er sonst nur 18-, 19-Jährige coacht. Ich glaube, der Charakter von Rodgers ist nicht das Problem. Der will gewinnen, der will unbedingt gewinnen. Und der ist nur dann schlecht gelaunt, wenn es richtig scheiße läuft. Ich glaube, das ist nicht das Problem, dass der den nicht akzeptieren würde. Also ich kann mir bei euch McDaniels gut vorstellen, bei uns McCarthy wäre natürlich eine gute Sache. Ja, also bis DeFilippo entlassen wurde, habe ich vor Wochen immer in der Gruppe geschrieben, dass er mein Nummer 1 Kandidat ist, weil er eigentlich, fand ich, überall Erfolg hatte, wo er hinkam oder zumindest die Situation besser gemacht hat, aber schwer zu sagen. Jemanden, der gerade entlassen wurde, kannst du im Medienmarkt New York halt schlecht vertreten. Also schlecht verkaufen. Ich wollte noch ganz kurz zu McCarthy noch was sagen. Er hat ja auch reingeschrieben, eigentlich in diesen Schreiben, dass er jetzt eigentlich Quality Time will, also quasi für die Familie mehr da sein will. Und er weiß jetzt gar nicht, ob er quasi jetzt gleich wieder einen Head Coach Job annehmen will, demnächst gleich, weil er halt, wie gesagt, sich um seine Familie kümmern will. First of all, letzte Mal. Und was ich noch dazu sagen wollte, also wenn er wirklich einen Headcoach-Job bekommen würde, dann wären halt eben Cleveland Browns eben und die New York Jets wären da eigentlich ganz hoch im Kurs bei ihm. Weil beide junge Quarterbacks eben, beide Potenzial, und da hätte er wirklich einen jungen Quarterback, mit dem er aufbauen könnte, das Ganze eben. Was natürlich mit 13 Jahren mit Aaron Rodgers natürlich, das ist ja ziemlich eingesessen, alle schon ziemlich, teilweise vielleicht auch ein bisschen ausgelaugt quasi schon gewesen. Und ich denke eben, wie gesagt, dass er wirklich gut passen wird zu euch. Dadurch eben junger Quarterback, das heißt, er kann von Grund auf quasi das Team aufbauen, weil ihr habt viele junge Spieler eigentlich, auch in der Defense eben. Und ihre Defense ist ja sowieso eigentlich sehr gut, kann man sagen. Also, ja, also sie underperformt ein bisschen, also von den Zahlen her denkt man teilweise, was sind das für Zahlen? Aber ich meine, Spieler wie Jamal Adams oder sowas sind... Wahnsinn, Wahnsinn. Verdienter Pro-Bowler. Der wird ganz sicher auch mindestens 2-6 machen gegen uns. Also ich meine, guckt ihr euch an, achtet mal einfach drauf, was der gegen den Run macht. Er ist nicht der Ballhawk. Das ist vielleicht das, was ihm noch ein bisschen fehlt. Aber, das kann er noch lernen. Physical Guy. Ja. Er ist der Strong Safety, wie er im Buche steht. Ne? Also das ist der Physical Guy. Dem noch ein bisschen Ballhawk-Skills und hast einen Tyrann Mathieu. Vor allem ist er erst im zweiten Jahr. Und dann noch Sean wieder. Taylor. Du hast eher einen Sean Taylor dann fast schon. Ja. Also ich meine, der ist einfach unfassbar talentiert. Der ist stark, der ist ein Leader, der nach jeder Niederlage ist er der Erste, der ein Interview führt und er ist 24. Der spielt im zweiten Jahr. Und er ist jetzt schon der Leader in der Defense. Also du hast einen Leader für die Defense und du hast einen Leader für die Offense. Die Situation ist ideal. Ja. Ich sehe das. Ich habe jetzt aber auch diese ganze Headcoach-Situation, die Namen, die man dazu hat, bin ich so durchgegangen und ich glaube, dass ein Lincoln Riley, Oklahoma, von den Oklahoma Sooners, dass der in Cleveland landen wird. Alleine deswegen, weil er die Vorgeschichte mit Baker Mayfield hat. Die beiden sind zusammen so geworden. Dadurch hat Baker hat die Heisman gewonnen, ne? Ja, mit ihm. Ja, genau. Hat mit ihm die Heisman Trophy gewonnen. Das ist, glaube ich, und Cleveland ist eigentlich nicht das Team oder nicht die Organisation, die einen sehr cleveren Move macht und sich einen erfahrenen Headcoach holt. Die sind eher diejenigen, die dann auch sagen, so jetzt holen wir nochmal den Neuen da. Lincoln Riley halte ich für einen sehr guten Headcoach, aber ich sehe ihn nach Cleveland gehen, ich sehe Josh McDaniels nach Green Bay gehen und ich sehe Mike McCarthy als New York Jets Headcoach. Das ist für mich die sinnvollste Zusammenstellung. Ja. Aber was ist jetzt, wenn Bruce Arians zu den Browns geht? Das glaube ich nicht. Für den Browns würde ich sagen, so wie es jetzt aktuell aussieht und die letzten Nachrichten, die da zu hören waren, du meintest ja gerade, die sind nicht die Organisation, die da jetzt den schlauen Move macht. Ich glaube, die machen noch einen anderen Move und behalten Greg Williams für eine weitere Saison, weil sie gerade so denken, es läuft gerade so gut. Das habe ich jetzt bei denen hat sich auch einiges geändert, seit sie John Dorsey als GM haben. Ja, das ist schon ein großer Umbruch gewesen. Ich kann es ja auch. Also, wenn die Greg Williams für eine Saison behalten, bei aller Liebe, den Mayfield jetzt gemacht hat, das ist nicht, also in meinen Augen, Williams Defense ist nicht gut. Nicht wirklich. Wenn man sich deren Zahlen anguckt, wo die stehen, er ist ja schon die ganze Saison Defense-Coordinator. Und wenn die den echt für ein Jahr behalten, wovon ich zurzeit irgendwie ausgehe, dann machen die halt nochmal wieder den schlimmeren Move, der für Cleveland irgendwie passen würde. Deswegen, ich glaube nicht, dass die groß eine Suche machen nach der Saison. Und guck dir diese Defense an. Wie kannst du einen Jabril Peppers so nicht so einsetzen, wie er eigentlich eingesetzt werden müsste. Also ich finde, da fehlt einfach unter dem Jabril Peppers der ultimative Hybridspieler und der spielt da irgendwie unterm Radar. Also ich finde den richtig eingesetzt. Also das fehlt in meinen Augen und so ein Miles Garrett, gut, den brauchst du nicht in einem bestimmten Scheme einsetzen. Der hat drei verschiedene Arten und Weisen zum Quarterback zu kommen und das war's. So, da brauchst du jetzt nicht den besten Koordinator, das stimmt schon. Also ja, also bei euch muss es offen sein, das ist auf jeden Fall klar. Und bei uns muss es offen sein, was der Coach mitbringt. Ja, weil bei uns die Defense, die ist mit Mike Patton wunderbar besetzt. Vor allem, es ist ja so, dass die Defensive-Koordinatoren immer erst richtig gut werden, wenn sie das zweite Jahr dort sind, weil sie dann richtig Zeit hatten, um ihren Spielern die Defense beizubringen, die sie spielen lassen wollen. Patton hat auch gesagt, also es ist nicht sicher, dass er in Green Bay bleibt. Er hat gesagt, er will kein NFL-Headcoach mehr werden. Und er hat gesagt, er hat angedeutet, dass er in Green Bay bleiben wird. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass der neue Headcoach nicht sagt, ich muss auf jeden Fall meinen eigenen Defensive Coordinator mitbringen. Ich glaube, wenn der neue Headcoach kommt und sagt, wer auch immer das ist, ich brauch unbedingt meinen eigenen Defensive Coordinator, dann werden die Packers zu dem neuen Headcoach nicht sagen, okay, du musst aber Patton behalten, aber sie werden auf jeden Fall drauf drängen, dass Patton in Green Bay bleibt, weil der ist ich weiß nicht, wie er bei euch angesehen wird und einen Ruf hat, aber einer von den Beatwritern aus Green Bay, der Michael Cohn, der schreibt für The Athletic, hat mal ein bisschen recherchiert, so bei euch. Und hat dann auch gemeint, also Spieler von Jets haben dann irgendwann gesagt im zweiten, dritten Jahr unter Patton, dass sie in der Defense gestanden sind und ihre gegnerischen Spieler geteased haben, sie sollen doch jetzt mal endlich was machen und sie sollen mal vorwärts kommen. Und die Defense war ziemlich gut unter ihm und die hatten enormes Selbstbewusstsein unter ihm und so weiter. Also er hat einen sehr, sehr guten Ruf bei uns, nach wie vor. Ja, okay. Weil, also hat er jetzt bei uns nach einer Saison auch schon. Das wäre ganz cool, wenn er da bleibt. Aber genau, also deswegen bin ich der Meinung, dass der neue Head Coach ein Offensive Mind sein muss bei uns. Ja. Ich denke auch. Und wenn Patton geht, ist ein Todd Bowles frei. Und ich glaube, ich meine, der ist 2014 zum Assistant Coach of the Year gewählt worden als Defensive Coordinator in Arizona. Hat Stimmt, ja. hervorragende Jobs gemacht. Also ich glaube nicht, dass ein Todd Bowles eine zweite Chance kriegt als Head Coach. Jetzt nicht, vielleicht in Jahren wieder. Aber der wäre eine Option, die mindestens, also auf jeden Fall genauso gut wäre. So, der sollte dann zumindest auf dem Radar sein. Das ist Todd Bowles, ein unheimlich netter Kerl, ein guter Mensch. Ich glaube, ein sehr, sehr angenehmer Kerl. Aber der ist einfach kein Head Coach. Der ist nicht jemand, der auf den Tisch haut und seine Mannschaft mitreißt. Das fehlt ihm einfach. So müsste Assistant Coach bleiben. Also ich Ja. muss ehrlich sagen, ich würde ihm nicht wollen bei den Packers. Kann ich Meine Meinung. verstehen. Ich will ihm Ja. nicht bei den Packers haben als Defense-Koordinator, weil eben, ich glaube, das war vor, war nicht zwei, drei, vier Spielen oder so, da hat die Defense von euch Mörder gespielt und dann geht er zum Interview, zur Pressekonferenz und sagt, ja, die Defense hat scheiße gespielt. What? Da hat er gesagt, ihm fehlen die Turnover. Ja, Ja. okay. Und Ja. da hat Bart Scott ja auch gesagt, sagst du, wenn du jetzt fünfmal three and out bist, das ist doch sowas wie ein Turnover. Ja. Ne? Wenn du den Gegner einfach keinen First Down machen lässt, hat er ja auch recht gehabt. War ein bisschen bescheuert, ne? Ja, aber Todd Bowles Die weiß Aussage einfach hätte er sich nicht. sparen können. Ja, Todd Bowles ist jemand, der kann sich in der Presse einfach nicht verkaufen. Also der kann, ich glaube, der ist so ein Locker-Room-Typ, der im Locker-Room ist ja unheimlich beliebt, wenn man es jetzt hört. Also Jamal Adams oder sowas, die stehen da und sagen, ich gehe mit meinem Coach in die Hölle und alles drum und dran, ne? Und mein Coach, du hörst niemanden, der sich irgendwie abfällig äußert. Ich glaube, bei seinen Spielern hat er einen unheimlichen Schlag, aber der kann nicht mit der Presse umgehen. Also das Na, ist einfach nicht sein Ding. dann ist vielleicht echt besser, dass er kein Headcoach wird. Ja. Ja, also Per, was, also ich jetzt zum Abschluss, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Ende, wir haben gleich eine Stunde voll. Würde ich sagen, dass jeder seinen Nummer 1 Headcoach-Wunschkandidaten und Nummer 1 Free Agent nochmal sagt, von sich aus der Meinung, wie man holen möchte. Und dann können wir das Ganze beenden und freuen uns auf Sonntag. Ich fange einfach mal an. Mein Nummer 1 Wunsch-Headcoach hat man schon rausgehört, ist Mike McCarthy. Und mein Wunsch-Free Agent ist, sollte er denn frei bleiben, DeMarcus Lawrence. Ja, da du McCarthy gesagt hast, sage ich dann Matt LaFleur von den Titans. Er hat einen guten Werdegang. Das ist ein guter Offense-Coordinator. Und Free Agent hätte ich jetzt auch DeMarcus Lawrence gesagt, aber dann nehme ich die fort, obwohl ich nicht glaube, dass er wirklich Free Agent wird. Aber wäre auch kein schlechter. Markus? Ja. Also ich bin dasselbe Josh McDaniels eigentlich, weil eben dadurch, dass er mit Brady schon gearbeitet hat, eben das Erfahrung hat mit einem Veteranen-Quarterback, eben vermute ich mal, dass er wahrscheinlich als Offensive Mind sehr gut als unser Head Coach passen würde. Und als Free Agent schwierig, schwierig, weil wie du schon gesagt hast, es gibt so wenig Free Agents eigentlich, die wirklich, ja, wie gesagt, da kann ich jetzt echt nichts dazu sagen. Eben wie du sagst, eben wie dem Marcus Lawrence oder was, wäre interessant auch für uns eigentlich wegen Pass Rush. Aber sonst eigentlich, ja, Tight Also, End. O-Line Tight End. sehe ich ähnlich. Also, beim Head Coach Kandidaten bin ich bei Lincoln Riley, weil mich einfach das mit Josh McDaniels und den Colts dermaßen angekotzt hat und ich das so unmöglich fand, was der da abgezogen hat, dass ich keinen Bock drauf habe, dass er die gleiche Geschichte jetzt nochmal wiederholt, weil dann Bill Belichick irgendwie nochmal sagt: Ja, komm, kannst doch nochmal ein Jahr bei uns bleiben und kriegst einen ordentlichen Vertrag und dann machst du mal noch einfach keine Ahnung, um die Gegner zu verarschen oder was weiß ich was. Das hat mich auch in der Persönlichkeit von ihm dermaßen genervt und gestört, dass ich das irgendwie nicht mehr will und ich hätte jetzt mal richtig Bock auf was komplett Neues eigentlich. Und das wäre so ein, wenn, es kann gut sein, dass Lincoln Riley es nicht hinkriegt. Das Risiko ist deutlich größer als bei Josh McDaniels. Das ist ja auf jeden Fall klar. Aber die Chance, dass es ein neuer Sean McVay wird oder so, das wäre schon verdammt geil. Also deswegen bin ich da eher auf der Seite von Lincoln Riley. Und also Free Agents ist bei uns eh generell ein bisschen schwieriger. Wir haben zwar ein bisschen Cap Space, ich glaube 40 Millionen oder so, aber die ganz großen Namen können wir damit nicht holen. Und O-Line würde ich lieber draften, weil O-Line in der Free Agency ist unbezahlbar. Ist genauso unbezahlbar wie Pass Rush. Da gibt es 3, 4 gute, vielversprechende und die sind komplett weg, weil da Teams wie zum Beispiel ihr, die Jets oder die Browns, die was weiß ich was, 100 Millionen plus Cap Space haben, die bieten dem einen Vertrag an und da ist unser kompletter Cap Space dann weg. Deswegen, wir haben auch noch 2 First Round Picks nächstes Jahr. Da geht auch noch ein bisschen was an Cap Space weg dafür. Genau, deswegen, ja. Also einen richtigen Free Agent kann ich da jetzt nicht benennen. Okay. Und dann nochmal ein Tipp für Sonntag. Noch mal selber der Reihenfolge, nur ganz kurz. Also ich sage, wir gewinnen gegen euch, wenn ihr DeShone Kizer auf Quarterback spielen lasst. Wenn Rodgers tatsächlich spielt, glaube ich, dass wir das Spiel verlieren werden. Knapp, aber es wird so ein, ich glaube, so mit einem Field Goal, weniger als ein Touchdown-Unterschied wird das Spiel beendet sein. Also wenn ihr tatsächlich Kizer gestartet hätte, hätten wir echt eine gute Chance gehabt, aber Rodgers will spielen, also denke ich schon, dass er das Spiel auch gewinnen wird. Aber ich glaube, man wird schon sehen, Sam wird mit ihm einigermaßen für eine Weile mithalten können, vielleicht auch ein paar Touchdowns werfen, aber am Ende werden wir, glaube ich, schon mit einem Touchdown vielleicht 10 Punkte verlieren. Okay. Also ich tippe auf, wenn ich es richtig ausrechne, 27-17 für uns. Genau gerechnet. Circa, oder 27-21, irgendwie sowas. Also ich glaube, es wird ein One-Score-Game auf jeden Fall werden. Und ich habe das hier mit meinem besten Freund, dem, der ist auch Jets-Fan. Hallo Jörgi übrigens, falls du dir das anschaust. Ich habe mit ihm auch schon geredet, wir werden am Sonntag wirklich gechillt zusammenschauen und wenn wir sagen, es geht um nichts, es ist einfach nur, wir wollen einfach gut unterhalten werden. Also ich hätte kein Problem, wenn die Jets gewinnen. Natürlich freue ich mich, wenn die Packers gewinnen, ist eh klar. Aber wir schauen uns das wirklich komplett entspannt an eben. Wir werden uns nicht beschimpfen wie sonst eben, wenn wir zum Beispiel Madden zocken oder so. Also wir geben uns das wirklich komplett entspannt und relaxed und ich hoffe auf ein gutes Spiel. Und übrigens noch... Oh, ein schönes Stück. Ja. Ich glaube auch, es wird ein entspanntes Spiel. Ich hocke vom Fernseher und ich glaube, ich werde sehr entspannt das Ganze gucken können. Ja. Ohne irgendwelche Wutanfälle, wenn Aaron Rodgers bei Dritter und kurz gesackt wird. Deswegen glaube ich, wird ganz entspannt einfach. Mal schauen, was bei rauskommt. Ich tippe auf ein 24-17 für die Packers, dass Aaron Rodgers vielleicht noch mal ein bisschen was macht und Jamal Williams noch einen Touchdown fängt und Devontae Adams wird einfangen. Genau. Aber ähnlich bei uns geht es auch nur um die Entwicklung von Sam Darnold und was er hier in den letzten Wochen getan hat, war schon unglaublich. Das ist uns viel wichtiger als das Ergebnis momentan. Also es fühlt sich so ein bisschen wie Preseason an. So, dass man mehr auf einzelne Spieler achtet als auf das Ergebnis letztendlich. Ist ungewohnt für uns. Ja, das Preseason glaub ich. Im Dezember ist ein bisschen ungewohnt für uns. Und für uns ist es der Normalzustand. So ist es nun mal. Mal gucken, vielleicht enden wir das in ein paar Jahren. Ja. So, wir haben eine Stunde voll. Ich danke euch. Das hat wirklich Spaß gemacht und jetzt haben wir mal so eine allgemeine Einschätzung und wir teilen das beide auf unseren Seiten, denke ich. Und genau. Ja, ich danke euch für die Kooperation, hat Spaß gemacht. Dankeschön, und war echt nett mit euch. Ja. War sehr nett, ja. Bis zum bald nächsten Mal. Servus, pfiat euch. Genau, ciao. Go back, go.